Mesopotamien. Die Geburt der Keilschrift. Das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, drittes Jahrtausend vor Christus. 6 Tage und 7 Nächte lang kamen Sturzbäche herab, blies der Wind, heulte der Sturm, machte die Sintflut das Land dem Erdboden gleich. Als der 7. Tag anbrach, ließen die Sturmwinde nach, hörte die Sintflut auf. Der Ozean, der sich hin und her geworfen hatte wie eine Frau in den Wehen, beruhigte sich. Der Sturm wurde still und die Sintflut ließ nach. Ich schaute nach dem Wetter. Der Himmel war friedlich und still, aber die gesamte Menschheit war zu Lehm geworden. Eben und weit lag die Flut, flach wie das Dach eines Hauses. Ich setzte mich, ich kniete und weinte. Diese Worte stammen, nein, nicht aus der Bibel, sondern aus dem Gilgamesch-Epos, dessen Entstehungsgeschichte bis ins 3. Jahrtausend vor Christus zurückgeht. Das Epos, das über 3600 Verszeilen auf 11 Tontafeln umfasst, erzählt die sagenhafte Geschichte des Königs Gilgamesch, der zu 2 Dritteln Gott und zu 1 Drittel Mensch ist. Diese Erzählung ist eines der, wenn nicht das älteste literarische Werk, das die Menschheit kennt. Und es ist alles andere als eine Überraschung, dass es aus Mesopotamien stammt. Schließlich gilt das sogenannte Zweistromland zwischen den beiden Flüssen Euphrat und Tigris als Wiege der Zivilisation. Nicht nur, weil hier Landwirtschaft und Städtebau ihren Ursprung haben, sondern auch, weil in Mesopotamien die Keilschrift erfunden wird, das älteste Schriftsystem der Welt. Es ist die Zivilisation der Sumerer, die sich an der Wende vom 4. zum 3. Jahrtausend vor Christus am Unterlauf von Euphrat und Tigris zur ältesten bekannten Hochkultur der Menschheit entwickelt. Die Sumerer gründen Städte wie Ur und Uruk, bauen Kanäle für die künstliche Bewässerung ihrer Felder. Handel und Handwerk blühen auf. Nicht ein großes Reich ist ihnen Heimat, sondern eine Vielzahl von Stadtstaaten, die in großer Rivalität zueinander stehen und die sich in ihrer Vormachtstellung ständig abwechseln. Über die befestigten Städte, deren Mittelpunkt stets eine große Tempelanlage bildet, herrschen Priesterkönige. Der berühmteste ist Gilgamesch, der um das Jahr 2700 vor Christus über die Stadt Uruk herrscht und als sagenhafter Held im eingangs erwähnten Epos verewigt wird. Die Beamten der sumerischen Priesterfürsten müssen über Getreide und Vieh wachen, das in die zum Tempel gehörenden Lagerhäuser und Ställe gebracht und von dort verteilt wird. Allein im Kopf können die Verwalter diese Fülle von Informationen bald nicht mehr behalten. Sie müssen sie sich anders merken. Also beginnen die Beamten, kleine Steinchen in Hohlkugeln aus Ton einzuschließen. Jedes Steinchen steht dabei für eine bestimmte Menge eines Gutes, also etwa für 1 Scheffel Getreide oder 1 neugeborenes Schaf. Will man nun aber wissen, wie viele Steinchen in der Tonkugel sind oder deren Zahl ändern, muss man diese zerbrechen. Also beginnen findige Verwalter damit, außen auf die Tonkugel Symbole einzuritzen, die für jeweils eines der darin enthaltenen Steinchen stehen. Nun ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie die Steinchen ganz weglassen. Damit erübrigt sich auch bald die hohle Kugelform, die durch flache Tonkissen ersetzt wird, in die die Beamten ihre Zeichen einritzen. Die Symbole sind zunächst sehr anschaulich. Ein Rinderkopf steht für ein Rind, eine Ähre für Getreide. Da es aber aufwendig ist, diese bildlichen Darstellungen in den Ton einzuritzen, vereinfachen sich die Sumerer die Sache bald. Sie stilisieren die Zeichen immer mehr, sodass nur noch Schriftkundige ihre Bedeutung kennen. Außerdem gehen sie dazu über, statt eine Linie mit der Spitze des Schreibgriffels zu ziehen, den Griffel einfach der Länge nach in den Ton einzudrücken. Da das vordere Ende breiter ist, erhalten die Linien nun die Form eines Keils. Es entsteht die bis heute bekannte Keilschrift. Lesen und schreiben können aber nur die wenigsten Menschen. Selbst Könige, Priester oder Richter sind meist Analphabeten. Es werden ausgebildete Schreiber beschäftigt, die bald einen eigenen, hoch angesehenen Berufsstand bilden und dank ihrer Schriftkenntnis nicht selten zu den heimlichen Herrschern im Staate werden. Die Ausbildung zum Schreiber erfolgt in eigens dafür eingerichteten Schulen. Sie beginnt bereits im Kindesalter, ist langwierig und teuer, sodass nur wohlhabende Familien ihre Söhne in den Unterricht schicken können. Die Schüler lernen nicht nur die Symbole und ihre Bedeutung, sondern auch Rechnen, Zeichnen und Grammatik. Zur Übung müssen sie Aufsätze, Fabeln und Gedichte verfassen, ihr Wissen immer wieder in Prüfungen unter Beweis stellen. Die sumerische Keilschrift entwickelt sich im Laufe des 3. Jahrtausends ständig weiter. Anfangs stellen die Symbole nur gegenständliche Dinge dar, was für die Verwaltung der Wirtschaftsgüter völlig ausreicht. Aber wie steht es um Verben, abstrakte Begriffe, Eigennamen? Auch hierauf haben die sumerischen Schreiber eine Antwort. Die Zeichen können nun, je nach Zusammenhang, nicht nur das eigentliche Wort bezeichnen, sondern mehrere inhaltlich verwandte Bedeutungen haben. Das Symbol für Fuß beispielsweise kann auch stehen oder gehen heißen. Andererseits stehen die Zeichen mehr und mehr für ihren Lautwert, sodass sich auch neue Worte oder fremde Namen problemlos in den Ton drücken lassen. Anders als bei einer bildhaften Schrift, bei der in der Regel mehrere tausend verschiedene Symbole nötig sind, kommt die abstrakte Keilschrift bald mit wenigen hundert Zeichen aus. Jeder Name, Begriff oder Gedanke lässt sich mit den bestehenden Zeichen darstellen. Das ist es, was das Wesen einer echten Schrift ausmacht. Über Jahrtausende wird die Keilschrift im Einsatz sein. Und selbst die Ägypter, die mit den Hieroglyphen ja über eine eigene, aber kompliziertere Schrift verfügen, nutzen bei internationalen Handelsbeziehungen die Keilschrift. Doch zurück zu den Sumerern. Das Zentrum ihrer Städte bildet immer ein großer Tempel, der auf einer Erhebung gelegen, in der flachen Landschaft schon von weitem sichtbar ist. Jede Stadt hat ihr Heiligtum einer der zahlreichen Gottheiten geweiht. Der Tempel von Uruk zum Beispiel ist der Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit gewidmet. Der Mondgott hat seine irdische Residenz in Ur. Das wichtigste Heiligtum befindet sich aber in der Stadt Nippur, die dem Himmels- und Schöpfergott einen monumentalen Tempel erbaut hat, den ein mächtiger Stufenturm überragt. Die Tempel sind bei den Sumerern nicht nur ein Ort der Religion und des geistigen Lebens, sondern stets auch Mittelpunkt weltlicher Macht. Vom Tempel aus kontrollieren Priester mit Hilfe einer gut organisierten Beamtenschaft das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben. Innerhalb der Stadtmauern befinden sich auch die Wohnquartiere der Bürger. Ihre Häuser sind aus luftgetrockneten Lehmziegeln, oft ohne Fenster, und sollen vor allem tagsüber Schutz vor der unerbittlich brennenden Sonne bieten. Auf dem Dach trocknen die Menschen Früchte, wie Datteln oder Feigen. Oft sitzen sie dort auch in den Abendstunden zusammen, um eine kühle Brise zu erhaschen. Im Haus sorgt ein Gefäß mit Sesamöl, in dem ein Wolldocht brennt, für Licht. Kleine Statuen sind aufgestellt, um böse Geister fernzuhalten. Vor den Befestigungsanlagen liegt die Vorstadt, in der sich Bauernhöfe, Viehställe und auch Felder befinden, auf denen Gemüse, Zwiebeln, Salat und Gurken angebaut werden. Schließlich haben die meist am Fluss gelegenen Städte noch einen Hafenbezirk, der gleichzeitig Markt- und Handelszentrum ist. Dort gelten eigene Gesetze. Und auch fremden Händlern ist es erlaubt, ihre Waren feilzubieten. Ein großer Teil der Bürger, Schreiber, Handwerker, Arbeiter, steht unmittelbar in den Diensten des Tempels. Unter den Handwerkern finden sich nicht nur Töpfer, Weber oder Schmiede, sondern auch Spezialisten wie Siegelschneider oder Braumeister. Auch Sklaven gibt es natürlich, seien es Kriegsgefangene oder Menschen, die ihrer Schulden wegen Frondienste leisten müssen. Jeder Tempelbedienstete wird entsprechend der Bedeutung seiner Arbeit entlohnt. Ein höherer Schreiber erhält bis zu 300 Scheffel Gerste im Monat. Ein einfacher Arbeiter nur 60. Zusätzliches Getreide gibt es für Frau und Kinder. Grundnahrungsmittel sind dünne Fladenbrote und Bier. Mindestens einen Liter frisch gebrautes Gersten- oder Emmerbier erhält ein Mann täglich. Auch Frauen und Kinder bekommen ihre Ration dieses dünnen, nur leicht alkoholischen Malzbiers. Damit die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln gesichert ist, auch wenn Fluten oder Heuschreckenschwärme einmal eine Ernte vernichten, unterhalten die Tempelpriester große Kornspeicher. Zudem sind sie für die Instandhaltung des ausgeklügelten Kanalsystems zur Bewässerung der Felder verantwortlich. Für die meisten Menschen bedeutet dies, dass sie alles zum Leben haben, was sie brauchen, aber auch nicht mehr. Wirklichen Reichtum genießt die Bevölkerung nur, wenn ihr Herrscher erfolgreich eine andere Stadt überfallen hat und die Beute großzügig unter den Beamten und Soldaten aufteilt. Und da sich die Machtverhältnisse am Unterlauf von Euphrat und Tigris ständig verschieben, ist nur wenigen Städten dauerhafter Wohlstand beschieden. Mesopotamien ist zu keiner Zeit ein ethnisch einheitliches Gebiet. Immer wieder wandern im Laufe der Jahrhunderte neue Stämme und Volksgruppen ein und vermischen sich mit der heimischen Bevölkerung. Während die Sumerer im Süden des Landes die Bevölkerungsmehrheit stellen, stammen die Menschen im Norden von semitischen Nomaden ab, die aus den umliegenden Wüsten ins fruchtbare Zweistromland gekommen sind. Lange Zeit haben die Sumerer die Geschichte Mesopotamiens bestimmt und geprägt. In der zweiten Hälfte des dritten Jahrtausends vor Christus greifen aber andere Völker des Zweistromlandes nach der Macht. Dabei sieht es zunächst aus, als könne Lugalzagesi, Priesterkönig des sumerischen Uma, der Kleinstaaterei ein Ende bereiten. Er weitet seinen Einfluss auf wichtige Städte wie Uruk und das heilige Nippur aus. Auch nutzt er die Gelegenheit, sich die Königsstadt Kisch untertan zu machen, die schon im semitisch geprägten Teil Mesopotamiens liegt. Doch dort, am Hofe des zum Vasallen degradierten Königs, findet sich ein junger Mann, der diese Schmach nicht hinnehmen will. Er stößt den schwachen Herrscher vom Thron und macht sich selbst zum König. Als Sargon von Akkad wird er in die Geschichte eingehen. Als der Mann, der erstmals Mesopotamien unter einer Herrschaft zu einen vermag. Wer ist dieser Mann, der scheinbar aus dem Nichts in den Mittelpunkt der Geschichte rückt? Semitischer Herkunft ist er, so viel steht fest. Doch schon um seine Geburt ranken sich Legenden. Seine Mutter habe ihn als kleinen Jungen in einen mit Pech versiegelten Korb gelegt und auf dem Fluss ausgesetzt. Ein Schäfer habe ihn gerettet und wie sein eigenes Kind aufgezogen. Gärtner sei er gewesen, bis er als junger Mann an den Hof des Königs von Kisch kam, um diesem als Mundschenk zu dienen. Als er sich an die Macht putscht, kann er auf die Unterstützung seiner semitischen Stammesgenossen zählen. Er kündigt dem Sumererkönig Lugalzagesi die Gefolgschaft und eint die Städte des semitischen Nordens hinter sich. Seinen Regierungssitz schlägt er in der neu gegründeten Stadt Akkad auf und rüstet zum Kampf. In 3 Feldzügen, in nicht weniger als 34 Schlachten, besiegt er schließlich das Heer Lugalzagesis und seiner sumerischen Bundesgenossen. Den Erfolg sichert ihm der kämpferische Elan seiner Gefolgsleute, die ohne schwerfällige Streitwagen und mit leichten Waffen in aufgelockerter Formation vorgehen. In letzter Not verschanzt sich Lugalzagesi hinter den mächtigen Mauern der Stadt Uruk, die noch der sagenhafte Gilgamesch errichtet haben soll. Doch Sargons Leuten gelingt es, die Festungsanlage zu durchbrechen und den Widersacher gefangen zu nehmen. Sargon lässt Lugalzagesi ins Halsholz der Sklaven zwingen und am Tor des Tempels von Nippur, dem höchsten Heiligtum der Sumerer, zur Schau stellen. Drinnen im Tempel ruft er sich zum König des Landes aus, zum Herrscher über Sumer und Akkad. Zum ersten Mal in der Geschichte steht nun ganz Mesopotamien, Norden wie Süden, unter der Herrschaft eines Mannes. Eine Kupferbüste lässt den Eindruck, den Sargon von Akkad auf seine Zeitgenossen gemacht haben muss, erahnen. Er trägt ein edles Stirnband und eine minutiös gewellte Haar- und Barttracht. Majestätisch ist sein Gesichtsausdruck, bannend sein Blick. 56 Jahre wird seine Regierungszeit dauern. Sargon begründet eine Ära des Wohlstands für Mesopotamien. Dazu tragen nicht zuletzt seine Eroberungszüge gegen benachbarte Länder bei. Vor allem wirtschaftliche Gesichtspunkte sind es, die ihn dazu treiben. Schließlich fehlt es Mesopotamien an wichtigen Rohstoffen, wie Holz und Metall, die aus anderen Ländern eingeführt werden müssen. Da liegt es nahe, sich gleich die politische Kontrolle über diese Gebiete zu sichern. So unterwirft Sargon Fürstentümer in Syrien und im Libanon, dessen reiche Zedernwälder locken. Sogar das Mittelmeer soll sein Heer erreicht haben. Auch nach Osten zieht er zu Felde und macht sich ein im heutigen Iran gelegenes Königreich untertan. Sein Volk rühmt ihn fortan als König der vier Weltgegenden und sagt über ihn, dass er auf Erden keinen ebenbürtigen Rivalen mehr habe. Gegenüber den Besiegten lässt Sargon Milde walten. Die unterworfenen Fürsten dürfen zum Großteil ihren Thron behalten. Lokale Religion und Bräuche bleiben unangetastet. Dafür, dass ihm die Macht nicht wieder entgleitet, sorgt eine gut organisierte Verwaltung, an deren Spitze überall im Reich Mitglieder der Königsfamilie oder andere hochgestellte Bürger von Akkad stehen. Eine straffe Militärorganisation schützt den Handel und sichert die Tributzahlungen. Dank dieser kann er Akkad zu einer prächtigen Hauptstadt ausbauen. Der Fernhandel mit der arabischen Welt oder Indien floriert. Kunst und Literatur erreichen ungekannte Höhen, mit dem Gilgamesch-Epos als frühestem Meisterwerk. Das akkadische Großreich wird über Sargons Tod um das Jahr 2280 vor Christus hinaus Bestand haben. Erst unter seinem Enkel gibt es Auflösungserscheinungen. In den folgenden Jahrhunderten werden die Babylonier im Süden und die Assyrer im Norden neue Reiche errichten und die Kulturgeschichte des Zweistromlandes fortschreiben. In Keilschrift, versteht sich. Auf unserer Reise durch das dritte vorchristliche Jahrtausend lassen wir nun die Hochkulturen in den Stromtälern von Euphrat und Tigris, des Indus sowie des Nils hinter uns und machen uns auf zu den undurchdringlichen Wäldern Europas, die seit dem Ende der letzten Eiszeit vor ein paar tausend Jahren den Kontinent überziehen. Die britischen Inseln sind unser Ziel, die zu dieser Zeit von Bauern der Jungsteinzeit bewohnt werden. Lange dachten selbst Altertumsforscher, dass diese Menschen Barbaren waren, derbes Volk, unfähig Großes zu schaffen, geschweige denn die Jahrtausende überdauerndes. Stonehenge, diesen geheimnisvollen Steinkreis im Südwesten Englands, ja, den hatten wohl die Römer, halt keltische Druiden errichtet. Auf jeden Fall schätzte man das Alter der imposanten Anlage auf vielleicht 2000 Jahre. Weit gefehlt. Heute wissen wir, dass Stonehenge vor mehr als 4000 Jahren erbaut wurde. Es ist in der Tat das Werk von Menschen der ausgehenden Steinzeit. Ihre Gräber und Grabbeigaben lassen uns wie durch einen kleinen Spalt in ihre Welt hineinblicken.